Ich widme dieses Buch Adolf Hitler, dem letzten Avatar, und Martin Heidegger, große Deutsche, welche bis zum Ende ihrer Tage treu waren. Wer den Nationalsozialismus nur als eine politische Bewegung ansieht, hat nichts verstanden. Der Narzissmus ist ein Versuch, den Gottmenschen wiederzuerwecken, Adolf Hitler. Die Wirklichkeit ist trügerisch, ist Maya, Hinduismus.